Da kam des hohen Priesters Mägde ein, und da sie sah Petrum sich wärmen, schauerte sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit Jesu von Nazareth. Er leugnete aber und sprach: Ich kenne ihn nicht, weiß auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn kräht. Und die Magd sah ihn und hub aber mal an zu sagen zu denen, die dabei stunden: Dieser ist der Meine. Und er leugnet aber mal. Und nach einer kleinen Weile sprachen aber mal zu Petrum, die dabei stunden: Wahrlich, wahrlich, der Wahrlich, ist der Wahrlich. Verfluchen und schwören: Ich kenne des Menschen nicht, von dem ihr redet. Und der Hahn kräht zum anderen Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm sagt: